Der Leiter der zweiten Europaabteilung des Außenministeriums der TVRK, Kim Sung-kyung, traf sich am 28. März mit den Diplomaten der EU-Mitgliedsländer in der TVRK und informierte sie über die gegenwärtige gefährliche Lage der koreanischen Halbinsel. Er sagte, die USA halten unter Einsatz von zahlreichen strategischen Vermögen zusammen mit Südkorea die gemeinsamen Militärübungen Kirisol von Adler, die die Durchführung der Kopfjagdoperation und der Operation für die Eroberung Pjöngjangs zum Ziel haben, im bisher größten Umfang durch und treiben dadurch die Lage der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Krieges. Weiter erwähnte der koreanische Beamte die Selbstschutzmaßnahmen der TVRK dagegen. Er betonte, die Zeit, wo eine Seite der anderen ihren Willen aufgezwungen habe, ist vorbei. Die TVRK habe sowohl Willen als auch Fähigkeit dazu, die Kriege aller Formen, die die USA wünschen, zu erwidern. Die Diplomaten der EU-Mitgliedsländer äußerten ihre große Besorgnisse um die Verschlechterung der Lage der koreanischen Halbinsel und äußerten ihren Wunsch nach der Entspannung der Lage durch Dialoge.